1b und 1c. Guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Auch heute geht es bei unserer Teambesprechung wieder um die Planung unseres jährlichen Nachbarschaftsfestivals. Dieses Jahr unter dem Motto Kulturgenuss. Es geht also um Genusserlebnisse aus verschiedenen Kulturen. Von Musik über Essen bis hin zu Kunst ist alles dabei. Wir wollen Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenbringen und eine Möglichkeit bieten, sich gegenseitig auszutauschen und kennenzulernen. Da unser letztes Meeting schon einige Wochen her ist, sollten wir uns gegenseitig auf den aktuellen Stand der Vorbereitungen bringen und darüber sprechen, was schon erledigt wurde und welche Aufgaben noch offen sind. Wer kann heute das Protokoll führen? Das kann ich gern machen. Super, vielen Dank, Herr Peterson. Frau Hoos, Sie und Ihr Team vom Eventmanagement waren für die Location zuständig. Wie sieht es aus? Ja, also es standen mehrere Veranstaltungsorte zur Auswahl. Letztendlich haben wir uns für den Volkspark entschieden. Die Stadtverwaltung hat uns auch schon die Anfrage bestätigt. Ich denke, mein Kollege Herr Mertens wird die Location bereits gebucht haben. Darum brauchen wir uns also nicht mehr zu kümmern. Ich kann das aber gerne noch einmal prüfen. Das sind schon einmal gute Nachrichten. Gibt es auch schon Rückmeldungen vom Catering? Nein, leider nicht. Wir wollen eine möglichst große Vielfalt kulinarischer Gerichte anbieten. Leider haben wir noch keinen passenden Caterer gefunden. Okay. Herr Peterson, bitte notieren Sie das. Wir sprechen anschließend darüber, wer welche Aufgaben übernimmt. Vielleicht können wir Sie dann bei dieser Aufgabe unterstützen. Herr Gonka, Ihr Team kümmert sich um die Werbung. Können Sie uns sagen, wie da der aktuelle Stand ist? Ja, also es wird Flyer und Plakate geben. Soweit ich weiß, hat meine Kollegin die Flyer schon letzte Woche bestellt. In meinem Büro liegen sie noch nicht, aber die Druckerei ist sehr zuverlässig und arbeitet schnell. Die Flyer werden bestimmt schon angekommen sein. Sie liegen vermutlich noch unten beim Pförtner. Ich gehe nach dem Meeting mal runter und frage nach. Sehr gut. Und wie sieht es mit den Plakaten aus? Die Plakate sind gestern gekommen. Die müssen wir dann zusammen mit den Flyern in der Stadt verteilen. Okay, das halten wir auch für die To-Dos fest. Herr Peterson, Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen organisieren ja die Bühnenshow und das Programm. Wie weit sind Sie mit den Vorbereitungen? Es läuft alles nach Plan. Für das Bühnenprogramm haben wir auch schon Zusagen von verschiedenen Musikern und Theatergruppen. Letzte Woche haben wir die Gagen für die Künstler festgelegt. Mein Kollege dürfte auch schon die Verträge fertiggestellt haben. Ah, sehr gut. Wir brauchen aber noch eine Person für die Technik, die sich um Licht und Sound kümmert. Okay, dann notieren wir das also auch. Ist die Programmplanung denn ansonsten weitestgehend abgeschlossen? Nein, leider noch nicht. Wir haben zwar die Künstlerinnen und Künstler für das Bühnenprogramm, aber wir wollen ja noch andere Veranstaltungen während des Festivals durchführen. Wir hatten zum Beispiel die Idee, dass es schön wäre, wenn es auch Workshops oder Lesungen gäbe. Aber das müssten wir noch besprechen. Ja, das wäre wirklich eine schöne Idee. Wir müssten nur das Budget noch mal prüfen. Setzen Sie das Thema Programmplanung doch bitte noch auf die To-Do-Liste. Das wäre dann erstmal alles zu diesem Punkt. Dann würde ich sagen, wir gehen gleich Schritt für Schritt die To-Dos durch. Was steht denn als erstes auf unserer Liste, Herr Peterson?